Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist Berlin und es ist genau 20.35 Uhr und 7 Sekunden. Heute genau vor 25 Jahren, präzise genau am 3. Oktober 1976, wurde ein neuer Sound geboren. Ein Sound, der in die verpuppten Wohnzimmer krachte wie ein Orkan. Ein Sound, ein Dorn im Auge eines jeden ABVs, eines jeden Abschnittsbevollmächtigten. Und wenn ich Ihnen sage, meine sehr verehrten Damen und Herren, die nächsten Titel, die jetzt kommen werden, haben Kraft, dann ist hier die Rede vom Kraftblues. Heute bei uns auf der Bühne, die Startnummer 1, gebt mir ein M. Gebt mir ein O. Gebt mir ein K. Monokel!